Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Für mehr Informationen zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie bitte LibriVox.org. Gelesen von J.C. Guan. Buch der Lieder von Heinrich Heine. Die Heimkehr 1823 bis 1824. Teil 4. Goethe-Dämmerung. Der Mai ist da mit seinen goldenen Lichtern und seinen Lüften und gewürzten Düften, und freundlich lockt er mit den weißen Blüten und grüßt aus tausend blauen Veilchenaugen und breitet aus den blumreich grünen Teppich, durchschwebt mit Sonnenschein und Morgentau und ruft herbei die lieben Menschenkinder. Das blöde Volk gehorcht dem ersten Ruf. Die Männer ziehen die Nankinhosen an und Sonntagsröck mit goldenen Spiegelknöpfen. Die Frauen kleiden sich in Unschuttweiß. Jünglinge kräuseln sich in den Frühlingsschnurrbart. Jungfrauen lassen ihre Busen wallen. Die Stadtpoeten stecken in die Tasche Papier und Bleistift und Lorgnett. Und jubelnd zieht nach dem Tor die krausbewegte Schar und lagert draußen sich auf grünen Rasen, bewundert, wie die Bäume fleißig waschen, spielt mit dem bunten, zarten Blümelein, horcht auf den Sang der lustigen Vögelein und jauchzt hinauf zum blauen Himmelszeit. Zu mir kam auch der Mai. Er klopfte dreimal an meine Tür und rief: Ich bin der Mai, du bleicher Träumer. Komm, ich will dich küssen. Ich hielt verriegelt meine Tür und rief: Vergebens lockst du mich, du schlimmer Gast. Ich habe dich durchschaut. Ich hab durchschaut den Bau der Welt und hab zu viel geschaut und viel zu tief. Und hin ist alle Freude und ewige Qualen zogen in mein Herz. Ich schaue durch die steinern harten Rinden der Menschenhäuser und der Menschenherzen und schau in beiden Lug und Trug und Elend. Auf den Gesichtern lass ich die Gedanken. Viel schlimmer, in der Jungfrau Schamerröten seh ich geheime Lust begehrlich zittern. Auf dem begeistert stolzen Junglichhaupt seh ich die Lachen bunte Schälenkappe und Fratzenbilder nur und sicher Schatten seh ich auf dieser Erde, und ich weiß nicht, ist sie ein Tollhaus oder Krankenhaus. Ich sehe durch den Grund der alten Erde, als sei sie von Kristall, und seh das Grausen, das mit dem freudigen Grüne zu bedecken, der Mai vergeblich strebt. Ich seh die Toten, sie liegen unten in den schmalen Särgen, die Hände gefaltet und die Augen offen, weiß das Gewand und weiß das Angesicht, und durch die Lippen kriechen gelbe Würmer. Ich seh, der Sohn setzt sich mit seiner Buhle die Kurzweil nieder auf des Vaters Grab. Spottlieder singen rings die Nachtigallen. Die sanften Wiesenblümchen lachen hämisch. Der tote Vater regt sich in dem Grab und schmerzhaft zuckt die alte Mutter Erde. Du arme Erde, deine Schmerzen kenn ich. Ich seh die Glut in deinem Busen wühlen und deine tausend Adern seh ich bluten und seh, wie deine Wunde klaffend aufreißt und wild hervorströmt Flamme und Rauch und Blut. Ich seh deine trotzigen Riesensöhne, uralte Brut, aus dunklen Schlünden steigend und rote Fackeln in den Händen schwingend. Sie legen ihre Eisenleiter an und stürmen wild hinauf zur Himmelsfeste, und schwarze Zwerge klettern nach und knistern zerstieben droben alle goldenen Sterne. Mit frecher Hand reißt man den goldenen Vorhang vom Zelte Gottes, heulende Stürzen nieder aufs Angesicht, die frommen Engelscharen. Ob seinem Throne sitzt der bleiche Gott, reißt sich vom Haupt die Krone, zerrauft sein Haar, und näher drängt heran die wilde Rote. Die Riesen werfen ihre roten Fackeln ins weite Himmelreich, die Zwerge schlagen mit Flammengeißeln auf der Englein Rücken. Die winden sich und krümmen sich vor Qualen und werden bei den Haaren fortgeschleudert, und meinen eigenen Engel seh ich dort mit seinen blonden Locken, süßen Zügen und mit der ewigen Liebe um den Mund und mit der Seligkeit im blauen Auge, und ein entsetzlich häßlich schwarzer Kobold reißt ihn vom Boden, meinen bleichen Engel, beäugelt grinsend seine edlen Glieder, umschlingt ihn fest mit zärtlicher Umschlingung, und gellend dröhnt ein Schrei durch ganze Weltall. Die Säulen brechen, Erd und Himmel stürzen zusammen, und es herrscht die alte Nacht. Radcliffe. Der Traumgott brachte mich in eine Landschaft, wo Trauerweiden mir willkommen winkten, mit ihren langen grünen Armen, wo die Blumen mit klugen Schwesteraugen still mich ansahen, wo mir vertraulich klang der Vögel zwitschern, wo gar der Hunde Bellen mir bekannt schien, und Stimmen und Gestalten mich begrüßten, wie einen alten Freund, und wo doch alles so fremd mir schien, so wunderseltsam fremd. Vor einem ländisch schmucken Hause stand ich, in meiner Brust bewegte sich im Kopfe, war's ruhig, ruhig schüttelte ich ab den Staub von meinen Reisekleidern, grell klang die Klingel und die Tür ging auf. Das waren Männer, Frauen, vielbekannte Gesichter. Stiller Kümmer lag auf allen und heimlich scheue Angst. Seltsam verstört, mit Beleidsmienen fast, sahen sie mich an, dass es mir selber durch die Seele schauert, wie Ahnung eines unbekannten Unheils. Die alten Margret hab ich gleich erkannt, ich sah sie forschend an, jedoch sie sprach nicht. Wo ist Maria? Frag ich, jedoch sie sprach nicht. Griff leise meine Hand und führte mich durch viele lange, leuchtende Gemächer, wo Prunk und Pracht und Totenstille herrschte, und führt mich endlich in ein dämmern Zimmer und zeigt mit abendgewandtem Angesicht nach der Gestalt, die auf dem Sofa saß. »Sind Sie Maria?« frag ich. Innerlich erstaunt ich selber ob der Festigkeit, womit ich sprach, und steinern und metallos scholl eine Stimme. »So nennen mich die Leute.« Ein schneidender Weh durchfröstelte mich da, denn jene hohle, kalte Ton war doch die einst so süße Stimme von Maria. Und jenes Weib im fahlen lila Kleid, nachlässig angezogen, Busen schlotternd, die Augen gläsern starr, die Wangenmuskeln des weißen Angesichtes Lederschlaf. Ach, jenes Weib war doch die einst so schöne, die blühend holde, liebliche Maria. Sie waren lang auf Riesen, sprach sie laut, mit kalt und heimlicher Vertraulichkeit. Sie schauen nicht mehr so schmachtend, liebster Freund. Sie sind gesund und prahlend und wadebezeugt Solidität. Ein süßlich Lächeln umzitterte den gelblich blassen Mund. In der Verwirrung sprach's aus mir hervor. Man sagte mir, sie haben sich vermählt. Ach ja, sprach sie gleichgültig, laut und lachend, hab einen Stock von Holz, der überzogen mit Leder ist, gemalt sie nennt. Doch Holz ist Holz. Und klanglos widrig lachte sie, daß kalte Angst durch meine Seele ran und Zweifel mich ergriff, sind das die Keuchen, die Blumenkeuchen Lippen von Maria. Sie aber hob sich in die Höhe, nahm rasch vom Stuhl den Kaschmir, warf ihn um ihren Hals, hing sich an meinen Arm, zog mich von hinnen durch die offene Haustür und zog mich fort durch Feld und Busch und Au. Die glühend rote Sonnenscheibe schwebte schon niedrig und ihr Purpur überstrahlte die Bäume und die Blumen und den Strom, der in der Ferne majestätisch floß. »Sehen Sie das große goldene Augen schwimmen im blauen Wasser?« rief Maria hastig. »Still, armes Wesen«, sprach ich, und ich schaute in Dämmerlicht ein märchenhaftes Weben. Es stiegen Nebelbilder aus den Feldern, umschlanken sich mit weißen, weichen Armen. Die Wölchen sahen sich zärtlich an, sehnsüchtig zusammen begäuten sich die Lilienkelche. Aus allen Rosen glühten Wollustgluten, die Nelken wollten sich im Hauch entzünden, in selgen Düften schwelgten alle Blumen, und alle weinten stille Wonnetränen, und alle jauchzten Liebe, Liebe, Liebe. Die Schmetterlinge flatterten, die hellen Goldkäfer summten feine Elfenliedchen, die Abendwinden flüsterten, es rauschten die Eichen, schmelzend sang die Nachtigall, und zwischen all dem Rauschen singen schwatzte mit Blechern klanglos kalter Stimme das welke Weib, das mir am Arme hing. Ich kenn ihr nächtlich Treiben auf dem Schloß. Der lange Schatten ist ein guter Trop. Er nickt und winkt zu allem, was man will. Der Blaurock ist ein Engel, doch der Rote mit blankem Schwert ist ihnen Spinnefeind. Und noch viel buntere, wunderliche Reden schwatzte sie in einem fort und setzte sich, ermüdet, mit mir nieder auf die Moosbank, die unterm alten Eichenbäume steht. Da saßen wir beisammen, still und traurig, und sahen uns an und wurden immer trauriger. Die Eiche säuselte wie Sterbeseufzer. Tiefschmerzlich sang die Nachtigall herab, doch rote Lichter drangen durch die Blätter, umflimmerten Marias weißes Antlitz und lockten Glut aus ihren starren Augen. Und mit der alten, süßen Stimme sprach sie: »Wie wüsstest du, dass ich so elend bin? Ich las es jüngst in deinen wilden Liedern.« Eiskalt durchzog's mir da die Brust, mir grauste auf meinem eigenen Wahnsinn, die auf die Zukunft geschaut. Es zuckte dunkel durch mein Hirn, und vor Entsetzen bin ich aufgewacht. Dona Clara. In dem abendlichen Garten wandelt des Alkaden Tochter, Pauken und Trometenjubel klingt herunter von dem Schlosse. Listig werden mir die Tänzer und die süßen Schmeichelworte und die Ritter, sie so zierlich, mich vergleichen mit der Sonne. Überlistig wird mir alles, seit ich sah beim Strahl des Mondes jenen Ritter, dessen Laute nächtens mich ans Fenster lockte. Wie er stand so schlank und mutig und die Augen leuchtende Schossen aus dem edelblassen Antlitz, glich er wahrlich Sankt Georgen. Also dachte Dona Clara, und sie schaute auf dem Boden, wie sie aufblickt, steht der schöne, unbekannte Ritter vor ihr. Hande drückend liebeflüsternd, wandeln sie umher im Mondschein, und der Zephyr schmeichelt freundlich, märchenartig grüßen Rosen. Märchenartig grüßen Rosen, und sie glühen wie Liebesboten. Aber sage mir, Geliebter, warum du so plötzlich rot wirst. Mücken stachen mich, Geliebter, und die Mücken sind im Sommer mir so tief verhasst, als wären's langenasge Judenroten. Lass die Mücken und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend, von den Mandelbäumen fallen tausend weiße Blumenflocken. Tausend weiße Blumenflocken haben ihren Duft ergossen. Aber sagte mir, Geliebter, ist dein Herz mir ganz gewogen? Ja, ich liebe dich, Geliebter, bei dem Heiland sei's geschworen. Denn die gottverfluchten Juden boshaft tückisch einst ermordet. Lassen Heiland und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend, in der Ferne schwanken traumhaft weiße Lilien lichtumflossen. Weiße Lilien lichtumflossen, blicken nach den Sternen droben, aber sagte mir, Geliebte, hast du auch nicht falsch geschworen? Falsch ist nicht in mir, Geliebter, wie in meiner Brust kein Tropfen Blut ist von dem Blut der Mohren und des schmutzigen Judenvolkes. Lass die Mohren und die Juden, spricht der Ritter freundlich kosend, und nach einer Myrtenlaube führt er die Alkadentochter. Mit den weichen Liebesnetzen hat er heimlich sie umflochten. Kürze Worte, lange Küsse und die Hirten überflossen. Wie ein schmelzend süßes Brautlied singt die Nachtigall, die Holde, wie zum Fackeltanze hüpfen Feuerwürmchen auf dem Boden. In der Laube wird es stiller, und man hört nur, wie verstohlen, das Geflüster kluger Myrten und der Blumen Atem holen. Aber Pauken und Trommeten schallen plötzlich aus dem Schlosse, und erwachend hat sich Clara aus des Ritters Arm gezogen. Horch, da ruft es mir, Geliebter, doch bevor wir scheiden, sollst du nennen deinen lieben Namen, den du mir so lang verborgen. Und der Ritter, heiter lächelnd, küsst die Finger seiner Donna, küsst die Lippen und die Stirne, und er spricht zuletzt die Worte. Ich, Senora, euer Geliebter, bin der Sohn des vielbelobten, großen schriftgelehrten Rabbi Israel von Saragossa. Almansor 1. In dem Dome zu Cordova stehen Säulen 1300 Riesensäulen tragen die gewaltige Kuppel, und auf Säulen, Kuppel, Winden ziehen von oben sich bis unten des Korans arabische Sprüche, klug und blumenhaft verschlungen. Mohrenkönige bauten Weiland dieses Haus zu Allahs Ruhme. Doch hat vieles sich verwandelt in der Zeiten dunklen Strudel. Auf den Turme, wo der Türmer zum Gebete aufgerufen, tönet jetzt der Christenglocken melancholisches Gesumme. Auf den Stufen, wo die Gläubigen das Prophetenwort gesungen, zeigen jetzt die glatten Pfäflein ihrer Messe fades Wunder. Und das ist ein Drehen und Winden vor den buntbemalten Puppen, und das blückt und dampft und klingelt, und die dummen Kerzen funkeln. In dem Dome zu Cordova steht Almansor ben Abdullah, all die Säulen still betrachtend, und die stillen Worte murmelnd. O, ihr Säulen, stark und riesig, einst geschmückt zu Allahs Ruhme, jetzo müsst ihr dienend huldgen dem verhassten Christentume. Ihr bequemt euch in die Zeiten und ihr tragt die Last geduldig. Ei, da muß ja wohl der Schwächere noch viel leichter sich beruhigen und sein Haupt mit heiterm Antlitz begeut Almansor ben Abdullah über den gezehrten Taufstein in dem Dome zu Cordova. 2. Hastig schritt er aus dem Dome, jagte fort auf wildem Rappen, daß im Wind die feuchten Locken und des Hutes Federn wallen. Auf dem Weg nach Alcolea, dem Guadalquivir entlang, wo die weißen Mandeln blühen und die duftgen Goldorangen. Dort jagt der lustige Ritter, pfeift und singt und lacht behaglich. Und es stimmen ein die Vögel und des Stromes laute Wasser. In dem Schloss zu Alcolea wohnet Clara de Alfares. In Navarra kämpft ihr Vater und sie freut sich mindern Zwanges. Und Almansor hört schon ferne Pauken und Trommetenschalen, und er zieht des Schlosses Lichter, blitzen durch der Bäume Schatten. In dem Schloss zu Alcolea tanzen 12 geschmückte Damen, tanzen 12 geschmückte Ritter, doch am schönsten tanzt Almansor. Wie beschwingt von muntrer Laune flattert er herum im Saale, und er weiß den Damen allen süße Schmeichelein zu sagen. Isabellens schöne Hände küßt er rasch und springt von dannen, und er setzt sich vor Elviren und er schaut ihr froh ins Antlitz. Lachend fragt er Leonoren, ob er heute ihr gefalle, und er tickt die goldenen Kreuze eingestickt in seinen Mantel. Er verschiert jeder Dame, dass er sie im Herzen trage, und, so wahr ich Christ bin, schwört er 30-mal an jenem Abend. 3. In dem Schloss zu Alcolea ist verschollen Lust und Klingen, Herrn und Damen sind verschwunden, und erloschen sind die Lichter. Dona Clara und Almansor sind allein im Saal geblieben, einsam streut die letzte Lampe über beide ihren Schimmer. Auf dem Sessel sitzt die Dame, auf dem Schemel sitzt der Ritter, und sein Haupt, das schlummermüde, ruht auf dem geblieben Knien. Rosenöl aus goldenem Fläschchen gießt die Dame sorgsam sinnend auf Almansors braune Locken, und er seufzt aus Herzenstiefe. Süßen Küss mit sanftem Munde drückt die Dame sorgsam sinnend auf Almansors braune Locken, und es füllt sich seine Stirne. Tränenflut aus lichten Augen weint die Dame sorgsam sinnend auf Almansors braune Locken, und es zuckt um seine Lippen. Und er träumt, er stehe wieder tief das Haupt gebeugt und tiefend in dem Dome zu Cordova, und er hört viel dunkle Stimmen. All die hohen Riesensäulen hört er murmeln unmutgrimmig, länger wollen sie's nicht tragen, und sie wanken und sie zittern und sie brechen wild zusammen. Es erbleichen Volk und Priester, krachend stürzt herab die Kuppel und die Christengötter wimmern. Die Wallfahrt nach Kevlar. 1. Am Fenster stand die Mutter, im Bette lag der Sohn. Willst du nicht aufstehen, Wilhelm, zu schauen die Prozession? Ich bin so krank, o Mutter, dass ich nicht hör und seh. Ich denk an das tote Gretchen, da tut das Herz mir weh. Steh auf, wir wollen nach Kevla, nimm Buch und Rosenkranz, die Mutter Gottes heilt dir dein krankes Herz ganz. Es flattern die Kirchenfahnen, es singt im Kirchenton, das ist zu Köhlen am Rheine, da geht die Prozession. Die Mutter folgt der Menge, den Sohn, den flüret sie. Sie singen beide im Chore, gelobt seist du, Marie. 2. Die Mutter Gottes zu Kevla trägt heut ihr bestes Kleid. Heut hat sie viel zu schaffen, es kommen viel kranke Leut. Die kranken Leute bringen ihr da als Opferspend aus Wachs gebildete Glieder, viel wächerne Fuß und Händ. Und wer an der Waschstand opfert, dem heilt an der Hand die Wund. Und wer einen Waschfuß opfert, dem wird der Fuß gesund. Nach Kevla ging mancher auf Krücken, der jetzo tanzt auf dem Seil. Gar mancher spielt jetzt die Bratsche, denn dort kein Finger war heil. Die Mutter nahm ein Waschlicht und bildete draus sein Herz. Bring das der Mutter Gottes, dann heilt sie deinen Schmerz. Der Sohn nahm seufzend das Waschherz, ging seufzend zum heil'gen Bild. Die Träne quillt aus dem Auge, das Wort aus dem Herzen quillt. Du hochgebenedeite, du reine Gottesmagd, du Königin des Himmels, dir sei mein Leid geklagt. Ich wohnte mit meiner Mutter zu Köhlen in der Stadt, die viele hundert Kapellen und Kirchen hat. Und neben uns wohnte Gretchen, doch die ist tot jetzund. Marie, dir bring ich ein Waschherz, heil du meiner Herzenwund. Heil du mein krankes Herze, ich will auch spät und früh inbrünstiglich beten und singen. Gelobt seist du, Marie. 3. Der kranke Sohn und die Mutter, die schliefen im Kämmerlein. Da kam die Mutter Gottes ganz leise geschlichen herein. Sie beugte sich über den Kranken und legte ihre Hand ganz leise auf sein Herze und lächelte mild und schwand. Die Mutter schaut alles im Traume und hat noch mehr geschaut. Sie erwachte aus dem Schlummer, die Hunde bellten so laut. Da lag darin gestreckelt ihr Sohn und der war tot. Es spielt auf den bleichen Wangen das lichte Morgenrot. Die Mutter faltet die Hände, ihr war, sie wüsste nicht wie. Andächtig sang sie leise, gelobt seist du, Marie. Ende von Die Heimkehr 1823 bis 1824. Teil 4.